Hölle wär für mich ein Kinderspiel. Kein Weg wär mir zu weit, kein Weg zu viel. Ich würde für dich übers Wasser laufen, einfach so. Du bist für mich sowas wie einen Heiligenschein. Und mir kann nichts passieren, bin nicht allein. Solange du einfach bei mir bist, einfach so. Wir haben uns nie gefragt, ob es für immer ist. Wir sind in Sachen Liebe beide Optimist. Wir können träumen, bis die Schwarte kracht. Das hab ich so noch nie gemacht. Meinetwegen, meinetwegen, lass mich durch die Hölle gehen. Denn mit dir an meiner Seite ist die Hölle echt bequem. Meinetwegen, meinetwegen, brenn ich jetzt und hier für dich. Denn ich weiß ja, Angst vorm Feuer hast du nicht. Ich werd die Zeit verdrehen, ich halt sie für dich an. Dich in Slow Motion sehen, ich weiß, dass ich das kann. Wir werden Helden sein, wir sind nicht allein, einfach so. Wir haben uns nie gefragt, ob es für immer ist. Wir sind in Sachen Liebe beide Optimist. Wir können träumen, bis die Schwarte kracht. Das hab ich so noch nie gemacht. Meinetwegen, meinetwegen.